Über zwei Filme wollen wir nun sprechen, die in dieser Woche neu in die Kinos kommen. Anke Lewicke wird sie uns vorstellen. Guten Abend, Frau Lewicke. Guten Abend. Zunächst zu einer Hollywood-Produktion mit dem schlichten Titel Of the Company Man. Das Thema die Wirtschaftskrise in den USA und die Arbeitslosigkeit nähert sich denn Hollywood sozialen Realitäten an? Ja, tatsächlich kann man sagen, dass die Kündigung so etwas wie ein emblematisches Bild im aktuellen amerikanischen Kino ist. Also man sieht immer wieder Männer und Frauen, die zu Beginn eines Films ihren Schreibtisch räumen, so ihre persönlichen Habseligkeiten wie Familienfotos oder so ein Firmenpokal in einen Pappkarton tun. Dieses Bild gibt es wirklich jedenfalls häufiger zu sehen. Also so fängt der Börsenthriller Margin Call an. Diese Szene gab es auch immer wieder zu sehen in dem George Clooney's Starfy-Ike-Film Up in the Air. Und jetzt erwischt es am Anfang von The Company Man eben Ben Affleck. Ihm wird gekündigt, er packt seinen Pappkarton ein und dann setzt sogleich so sentimentale Musik ein und er steigt in seinen Porsche und man wundert sich so ein bisschen hoch, will Hollywood jetzt hier wirklich soziale Realität einfangen? Warum muss ich als Zuschauer Mitleid mit einem Menschen haben, der da auf einmal in seine riesige Villa fährt und frustriert reinschaut? Und dann wird während des ganzen Films gar nicht mal darüber reflektiert, womit hat sich dieser Mann eigentlich bereichert, sondern es ist eben so typisches Identifikationskino. Wir müssen mit diesem Mann mitfühlen, wie er sein teures Auto verkaufen muss, wie er vielleicht darum bangt, nicht mehr in diesen großen Räumen wohnen zu dürfen und er darf auch nicht mehr in den Golfclub. Also ein ziemliches Unbehagen, Frau Lewicke, als Sie den Film gesehen haben. Ja, und ich muss sagen, dass ich das sehr schade finde, weil eigentlich bleibt sich Hollywood seinem Schema Gut und Böse auch treu. Also wir müssen auch nur die Wall Street-Filme von Oliver Stone nehmen. Da gibt es ja auch immer den skrupellosen Börsenboss, der eigentlich das Böse verursacht. Nie ist es das System, das außer Band und Rand geraten ist. Nie ist es eine Kapitalismuskritik. Und so bleibt eben, der Einzelne muss immer das Stigma des Arbeitslosen tragen. Und da muss man dann einfach mal an die ganzen englischen Arbeiterfilme denken, wo ja auch immer gerade bei Ken Loach das System angegriffen wird. Das ist hier nicht, sondern Hollywood bleibt sich wirklich, wie gesagt, treu. Es geht wieder um den Einzelnen, der es schafft. Und hier schafft es eben auch Ben Afflecks Figur. Er ist durchaus anpassungsfähig. Er findet dann natürlich auch einen neuen Job. Aber da verdient er nicht mehr ganz so viel Geld. Aber dafür hat er eben erfahren, dass Geld sowieso nicht alleine glücklich macht. Und er fährt dann nach wie vor noch in seinem Porsche durch die Gegend? Nein, nein, er kommt auch nicht mehr in seinen Golfclub rein. Aber ansonsten ist das Leben in Ordnung. The Company Man in der Regie von John Wells. Der zweite Film, Frau Lewicke, den Sie uns vorstellen, der stammt von Javier Dolan. Herzensbrecher ist der Titel, eine kanadische Produktion. Dolan ist gerade mal 21 Jahre alt. Was ist das denn für ein Regisseur? Ja, der hat gerade zwei Filme gemacht. Beide liefen in Cannes in Nebensektionen, wurden erfolgreich gefeiert. Und zwar hängt das damit zusammen, dass er so charmant wie auch rotzfrech zugleich einfach so in die Kinogeschichte greift. Dass er einfach ganz toll mit Filmzitaten arbeiten kann und die gleichzeitig immer auch weiß, für seine Geschichte einzusetzen. In seinem Regiedebüt war es eine Abrechnung mit seiner sehr autobiografisch geprägten, mit seinem Verhältnis zu seiner Mutter. Jetzt ist es so eine Dreiecksgeschichte und schon von Anfang an lassen Jules und Jim einfach grüßen. Also man muss an Truffaut denken. Es geht um zwei Freunde, Marie und Francis. Die lernen so einen engelsgleichen Jungen kennen und in dem Moment fängt auch schon der Film an, so ganz selbstironisch diesen Schönling zu vergöttern. Da geht die Zeitlupe los und man muss an Wong Kar-wai denken. Musik setzt ein und überhaupt arbeitet dieser Regisseur sehr gerne mit Stilisierung und Überhöhung. Und es ist einfach so ein Kino, was man sich sehr gerne anschaut. Und gleichzeitig zitiert er aber auch die Nouvelle Vague. Also es geht um die Liebe an sich. Und der Film hat dann auch die Leichtigkeit der Filme von Truffaut und Eric Romer. Mhm. Javier Dolan heißt dieser Regisseur. 21 Jahre, also was wie ein Wunderkind wird gefeiert. Das klingt nach einem wirklich nach einem enormen Talent, das sehr sicher im Einsatz seiner Mittel ist. Wirkt das vielleicht manchmal auch so ein bisschen manieriert? Nein, das würde ich nicht sagen, weil er gerade mit diesem Manierismus auch spielt, weil er es ja so bewusst einsetzt und er verzichtet eigentlich auch auf eine klassische Erzählung, sondern in diesem Film muss man sich vielleicht eher vorstellen wie ein Gedicht. Also es werden bestimmte Liebesthemen immer wieder Motive variiert, also die Eifersucht, die Sehnsucht und das wird alles sehr schön visualisiert, auch mit wunderbarer Musik. Mal ist es Dalí, mal ist es Bach und das kommt einfach schön hin und das ist so ein Film, den man sich so angenehm einfach anschauen kann, wo man eben auch so selbst sich einfach wieder an die Kinogeschichte erinnert und wo doch ein Regisseur wieder was ganz Eigenes hinzufügt. Also auch, es geht natürlich auch um das Lebensgefühl der heutigen Jugend und dass es eigentlich egal ist bei so einer Dreiecksgeschichte, dass ob man schwul, lesbisch oder sonst was ist, man liebt einfach. Javier Dolan hat diesen Film gedreht, der Kanadier, Herzensbrecher der Titel. Anke Liewecke, vielen Dank.